tenir diesen Abend in dolcher Hoben. Warum, Volk, warfst du dich zu seinem Richter auf? Begreifst du nicht, begreifst du nicht? Ihr wart auf.